was Christus von den Juden sagte. Die Mutter war mit ihren drei Kindern auf dem Felde gewesen. Sie hatte für die Ziegen, die daheim im Stalle auf das Futter warteten, frisches Gras gemäht. Ihr Töchterchen Gertrud hatte auf ihren kleinen Bruder im Kinderwagen aufgepasst, während Georg im nahen Wäldchen Beeren suchte. Nun sind sie fertig, langsam gehen sie wieder nach Hause. Georg wendet sich an die Mutter. »Du Mutter, du hast uns vorhin etwas vom Juden erzählt und du hast gesagt, dass es nicht nur heute viele Leute gibt, die die Juden hassen, sondern es hätte auch schon vor mehreren tausend Jahren Judengegner gegeben.« »Ja, mein Kind«, sagt die Mutter, »Judengegner gibt es schon so lange, als es Juden gibt. Die Juden waren zu allen Zeiten Gauner und Verbrecher. Sie haben früher genauso gelogen, betrogen und gestohlen, wie sie es heute tun. Kein Wunder also, wenn die Juden immer Feinde gehabt haben. Und in Zukunft wird das auch nicht anders sein.« »Das verstehe ich«, sagte Gertrud. »Aber eines will mir nicht in den Kopf, Mutter, das musst du mir erklären. Ich habe da in einem Buch gelesen, dass man früher die Juden oft arg verfolgt hat. Man hat sie fortgetrieben oder eingesperrt oder gar umgebracht. Das hätte man doch nicht tun sollen.« Georg fällt seiner Schwester ins Wort. »Natürlich musste man das tun. Du weißt ja gar nicht, welche Verbrechen die Juden begangen haben. Sie haben oft ganze Dörfer und Städte ausgeraubt, haben sogar unschuldige Kinder abgeschlachtet. Wer aber ein Mörder ist, der gehört selbst umgebracht.« Die Mutter nickt. »Der Georg hat ganz recht. Man hätte sogar noch strenger zu den Juden sein müssen, dann wäre uns viel Unglück erspart geblieben.« Plötzlich hielt die Mutter inne. Sie zeigt auf ein Kreuz, das rechts am Wege steht. »Kinder, schaut einmal dahin. Der Mann, der am Kreuze hängt, war einer der größten Judengegner aller Zeiten. Er kannte die Juden in ihrer Verdorbenheit und Niedertracht. Mit der Peitsche trieb er einst die Juden hinaus, weil sie in der Kirche Geldgeschäfte gemacht hatten. Er nannte die Juden Menschenmörder von Anfang an. Damit wollte er sagen, dass die Juden schon zu allen Zeiten Mörder gewesen sind. Er sagte weiter zu den Juden, euer Vater ist der Teufel. Wisst ihr, Kinder, was das bedeutet? Das bedeutet, dass die Juden vom Teufel abstammen. Und weil sie vom Teufel abstammen, darum können sie auch nur wie Teufel leben. Und darum begehen sie Verbrechen über Verbrechen.« Nachdenklich blickten die Kinder auf das Kreuz. Die Mutter sprach weiter. »Weil dieser Mann die Juden kannte und weil er der Welt die Wahrheit kündete, deshalb musste er sterben. Deshalb ermordeten ihn die Juden. Deshalb kreuzigten sie ihn. Sie schlugen ihm Nägel durch die Hände und Füße und ließen ihn langsam verbluten. In so grausamer Weise rächten sich die Juden an ihm, und in grausamer Weise haben sie auch später viele jener Männer umgebracht, die den Mut hatten, die Wahrheit über die Juden zu sagen. Und daran, Kinder, müsst ihr immer denken. Wenn ihr ein Kreuz seht, dann denkt an den grauenhaften Mord der Juden auf Golgatha. Denkt daran, dass die Juden Kinder des Teufels und Menschenmörder sind. Und denkt an den Spruch, solange auf Erden Juden leben, es Judengegner hat gegeben. Sie warnten vor der Judenbrut und opferten sogar ihr Blut. Auf dass die Welt den Teufel kenne und nicht in ihr Verderben renne, auf dass die Welt sich bald befrei aus dieser Judensklaverei.